Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Diese Sendung gibt es jetzt die erste halbe Stunde ausschließlich hier bei uns im Radio, bei 1 Live. Und das WDR Fernsehen kommt dann um 13:30 in etwa dazu. Freie Themennacht, wie immer, dienstags. Und ja, das bedeutet, ich bin gespannt auf eure Anrufe. Freue mich drauf. 0800 220 50 50. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und ein paar Sätze zu eurem Thema. Meine erste Anruferin heute Nacht, und ich begrüße sie sehr herzlich, ist Caroline und die ist 31. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Caroline. Schön, mit dir zu sprechen. Das gebe ich zurück. Unglaublich. Um was geht's denn? Wie soll ich denn anfangen? Ich habe 2007 eigentlich meinen Traummann kennengelernt. Ja. Und das hat sich dann allerdings jetzt letztes Jahr zerschlagen. Oh. Wir waren quasi auf dem Volksfest, bei uns sagt man Kirchweiß. Mhm. Und die hatten alle viel gebechert, also viel getrunken gehabt. Und ich habe mich dann abgekapselt, bin zu einer Freundin gegangen und wollte eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Bin dann irgendwann, ich denke mal so um 2:30 nachts, bin ich dann heimgegangen. Und als ich ins Schlafzimmer gekommen bin, war halt meine Freundin mit meinem Lebensgefährten im Bett gelegen. Nein. Ja. Ach, deine Freundin? Ja. Deine beste Freundin? Nein. Aber eine Freundin? Ja, genau. Eine Freundin und war dann so, dass ich dann die beiden gesehen habe und dann... Und, wie reagiert spontan? Geschrien? Gebrüllt? Noch nicht. Erst mal so, was ist jetzt los? Und dann die Bettdecken weggezogen. Ach, die hast du weggezogen? Ja, von beiden. Und lagen die nackig da? Eher nicht, sie ja. Hm. Und das dann, reicht ja. Ja, schlimm. Und dann habe ich wirklich zum Schreien auch angefangen und zum Toben und dann habe ich einfach nur zu weinen auch angefangen und was soll denn das und warum eigentlich und so weiter. Und dann sind beide, ich denke, dass die so voll waren, dann ist sie auf mich losgegangen. Mhm. Und weil ich gesagt habe, sie soll verschwinden sofort aus meiner Wohnung raus und aus meinem Bett raus. Und die ist dann richtig derbig geworden und ist dann, ja, gewalttätig geworden auch. Ach, das heißt, die hat dich geschlagen? Ja, hat sie. Wie? Wohin? Ins Gesicht, in den Magen rein. Die hat mir an die Haare gezogen. Ich habe versucht, mich zu wehren, weil ich sie einfach aus dem Schlafzimmer rausziehen wollte. Mhm. Und die hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und dein Freund? Bis der sich einmal erholt hat und überhaupt gepeilt hat, was wirklich los war, weil die hatten, ich glaube, den ganzen Tag haben die schon getrunken. Also auf so Kirchweinen bei uns auf den Volksfesten wird halt wirklich richtig viel gebechert. So, wie ging die Sache dann weiter? Ich war dann irgendwann, er hat sich dann auch noch mit eingemischt, weil ich dann auch angefangen habe, auf ihn so rumzutrommeln, wie sagt man denn als Frau, da tut man dann mit die Fäusten zu versuchen, ne? Also nicht wirklich schlagen. Und dann war es so gewesen, dass er dann auch versucht hat, mich festzuhalten und ja, außer Rand und Band hat sie dann auch noch mitgemacht, also beide dann auf mich quasi los. Boah, du lieber Himmel, wie endete das denn? Dass dann meine Freundin, die mich wieder zurückgefahren hat, die hat dann die Polizei gerufen. Ja. Und die Polizei ist dann auch gekommen. Dann ist meine Freundin, die jetzt mit meinem Lebensgefährten dann im Bett liegen ist, die ist dann verschwunden mit ihren Sachen. Ja. Und ich war dann, ja, ich war quasi am Boden gelegen und habe geblutet. Und musstest du ins Krankenhaus? Ja. Was haben die gemacht? Ja, also erstmal geröntgt. Ich hatte eine Gehirnerschütterung und hatte beide Augen blau und die Nase war dick geschwollen und dann hatte ich noch Würgemale am Hals. Was hat denn dein Freund dann am nächsten Tag, als er wieder nüchtern und bei Sinnen war, gesagt? Das war ganz schlimm, weil eigentlich hat die Polizei, wie nennt man denn das, wenn man sich nicht mehr nähern darf, so eine Sperre, ja. Mir fällt das Wort auch gerade nicht ein, ja. Ja, genau. Verhängt. Und genau. Und es war aber dann so, dass ich aus dem Krankenhaus dann wieder entlassen wurde. Das war dann früh morgens. Ja. Und er war dann aber bei uns im Garten gesessen und hat geweint. Und ich war eigentlich nur noch ja unter Schock gestanden. Und hat er sich entschuldigt? Ja. Ist er reuig? Ja. Und die Freundin? Ja, die hat es ein paar Mal versucht noch. Also die hat dann per E-Mail noch versucht, dass sie sich so schämt und dass sie niemals gedacht hat, dass es so weit kommt. Und also auch um Verzeihung gebeten? Ja, genau. Hast du ihr verziehen? Nein. Mhm. Ich habe sie auch angezeigt. Ah ja. Was ist aus der Anzeige geworden? Nix. Nix. Das ist, ja, wegen Alkohol. Wie ist denn die Situation jetzt heute zwischen dir und deinem Freund? Also es ist so, dass wir beide dann in Paartherapie waren. Mhm. Und das soweit alles, ja, mit viel Arbeit haben wir das einigermaßen wieder hinbiegen können. Mhm. Und jetzt war es aber eben so gewesen, dass ich alleine jetzt auch in Therapie gewesen bin, deswegen, und um zu versuchen, das zu vergessen. Und jetzt war es aber so, dass wir beide relativ viel getrunken haben die ganze Zeit, also das heißt die ganze Zeit, die letzten Monate wegen Problemen. Mhm. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass er jetzt wieder hinter meinem Rücken quasi mit irgendwelchen Frauen rumchattet. Und wie verhält er sich dir gegenüber so? Ist er friedlich und nett? Ja, bis auf letzte Woche, wo ich eben rausgefunden habe, dass er wieder irgendwie im Chat mit einer anderen Frau irgendwie was schreibt, also nichts hat, ja. Also keine Affäre oder sowas. Und das, ja, das macht mir jetzt arg zu schaffen. Wie, was hat er da, hast du es rausgefunden und was hat er da gemacht? Ja, ich habe halt, ich bin ins Wohnzimmer gekommen und habe gesehen, da steht der Laptop und dann habe ich mir gedacht, ich setze mich dazu und guck mal, was wird denn da geschrieben, und dann also voller Panik gleich zugemacht und was willst du jetzt da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt gern wissen, was wird denn da jetzt, was ist denn da los? Ich war ja eigentlich schon am Schlafen, und durch das, dass ich dann den Laptop mir geschnappt habe, ist er direkt dann hinterher gestiefelt und dann mit aller Macht versucht, mir den wieder wegzureißen. Das heißt, es gab wieder eine kleine Gewalttätigkeit? Ja. Eine kleine Gewalttätigkeit? Ja, also nicht mehr so schlimm wie... Hat er dich geschlagen? Ja. Mensch, damit rückst du so langsam raus. Ja. Mann, also, da brauchst du ja so lange für, um mir das zu erzählen. Ja, Typ hat dich wieder geschlagen. Das gehört irgendwie alles zusammen. Das hast du mir so vorsichtig, ja, ich habe den Laptop weggenommen und wir haben so ein bisschen laut geredet. So. Er hat dich geschlagen. Ja, es ist so schwierig, weil das gehört alles zusammen. Nee, das ist gar nicht schwierig, das zu sagen. Er hat mich geschlagen. Ja, so. Und die andere Sache hast du mir nur auch gerade erzählt, was da schon vorgefallen ist. Genau. Und der chattet auch schon wieder mit anderen Frauen rum. Im Vollsuff. Also ich muss ehrlich sagen, wenn letztes Jahr, ich weiß von der Polizei, dass er, wie viel Promille da drinnen waren, ansonsten glaube ich, wäre ich gar nicht mehr mit dem Mann zusammen. Dann hat diese Paartherapie aber auch nicht viel gebracht, oder? Zu Anfangs doch. Also das war jetzt ein Jahr lang, war es eigentlich gut und friedlich. Aber jetzt nicht mehr. Und jetzt ist es mit dem Alkoholpensum ist wieder nach oben. Wie viel trinkt er denn? Trinkt er jeden Tag Alkohol oder nur auf Festen? Nee, also außer, nee, ich sag mal Wochenends immer, aber richtig dolle. Aber ich auch, muss ich sagen. Ich auch. Oh. Ja. Bist du Alkoholikerin? Ja, ich glaube. Oh. Ich glaube, also... Das sagt man nicht so leichtfertig. Mm-mm. Das hat ja eine hohe Bedeutung. Ja, ich glaube. Oh, Caroline, das klingt aber alles nicht gut. Nee. Das klingt wirklich nicht gut. Das klingt nicht gut, was eure Beziehung anbelangt. Das klingt nicht gut, was sein Verhalten betrifft, inklusive den Alkoholmissbrauch. Das klingt nicht gut, was dein Verhalten anbelangt. Mm. Ihr hängt aber so richtig irgendwie im Sumpf. Ja, aber richtig toll. Wir haben uns jetzt ganz viel aufgebaut in den letzten 3,5 Jahren. Mhm. Also wirklich tolle Wohnung und schöne Lage und auch von der Einrichtung. Und es ist nach außen hin so, dass das wahrscheinlich auch überhaupt niemand glaubt, was da alles passiert. Was ist das, was hast du denn für ein Gefühl für deinen Partner? Ich liebe ihn. Sagst du uneingeschränkt? Ohne Ende. Mhm. Ohne Ende. Aber es kann ja so nicht weitergehen. Nee, ich habe jetzt auch gesagt, nachdem das letzte Woche war, also beide auf Entziehung oder eben Entgiftung oder wie nennt sich das bei uns hier, das Blaue Kreuz, auf jeden Fall Hilfe holen, weil so geht's auf jeden Fall nicht weiter, so. Sonst bin ich weg. Finde ich genau richtig, was du sagst. Möchte ich dich sehr bestätigen und unterstützen. Beide auf Entziehung, beide entweder in die Klinik oder auf jeden Fall erstmal zu einer Drogenberatungsstelle oder wo auch immer hin. Ja, anders geht's nicht. Ja. Und dann, vielleicht ist ja wirklich der Alkohol euer Feind, euer größter Feind. Das könnte ja sein. Vermutlich, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht, das kann ich nicht einschätzen. Dann auch nochmal, finde ich, in eine Paartherapie. Zusätzlich nochmal. Zusätzlich. Und wenn das dann wieder nichts bringt, dann müsste man sich mal wirklich grundsätzlich Gedanken machen, ob das überhaupt noch die richtige Beziehung ist, ob die Beziehung noch ein Fundament hat. Aber Caroline, nimm das mit dem Alkohol nicht so leicht. Das ja. ist, wenn du das von dir aus schon so sagst, signalisiert mir das, dass es schon heftig ist. Mhm. Was machst du beruflich? Sachbearbeitung im Büro. In der Woche trinkst du nicht? Meistens nicht. Also ich versuche, also wenn da irgendwas dazwischen kommt, was mich jetzt umhaut oder sowas, oder genau, was mich stört, mhm, oder wenn dann wieder Gedanken von früher kommen oder sowas, dann merke ich. Also wenn dann irgendwas in der Nähe zum Trinken ist, her damit. Also ist Alkohol dann so die wo man sich ein bisschen Linderung erhofft, ne, ja, indem man sich betäubt, aber was natürlich alles fatal ist. Ja. So geht's nicht. So, Caroline, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin, der Anja, sprichst. Wegen Entziehung und wegen Paarberatung geben wir dir handfeste Sachen jetzt durch, und dann müsst ihr das in die Wege leiten. Lass es auf keinen Fall so weiterlaufen. Mhm, du machst dich kaputt, er geht kaputt und eure Beziehung geht kaputt. Ja. Ne? Ja, ich glaube auch. Ihr müsst was tun. Ich glaube, ich bin ganz guter Dinge, weil du die Sache ja schon klar analysiert hast. Mhm. Du hast ja sogar gesagt, was das Richtige für euch ist. Mhm. Das finde ich alles sehr wichtig. Das sind schon große Fortschritte, wenn ein Betroffener das schon mal von sich aus so formuliert. Ich sage zu dir, mach es. Mhm. Und meine Psychologin, die Sabine ist heute da, nicht Anja, wird dir dann noch ein paar Sachen an die Hand geben, okay? Okay, super. Caroline, gerne. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ich danke dir und ich finde dich überragend. Und ich finde es manchmal so schade, dass du so spät kommst, weil wenn ich arbeiten bin, dann kann ich dich nicht hören. Aber mach weiter und hör niemals auf, bitte, okay? Caroline, danke, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Domian und wir haben eine freie Themennacht und ihr könnt euch melden zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne sprechen wollt. Herzlich willkommen, Tobias. Tobias ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Tobias. Hallo, Domian. Hallo, Tobias. Über was reden wir? Und zwar, ich bin schwul und ich bin nur bei zwei Freundinnen, also bei meinen besten Freundinnen geoutet. Und ja, und ich bin zusätzlich auch noch in meinem besten Freund verliebt. Halt mal das Telefon irgendwie ein bisschen anders. Du klingst mir noch zu verschwommen. Ist das jetzt besser? Das versuchen wir jetzt mal. Ja. Nur bei zwei Freundinnen geoutet. Genau. Und in den besten Freund verliebt. Hattest du denn schon mal irgendwas mit einem Mann? Ja, ich hatte schon zwei Freunde. Und also ich habe davon Erfahrung gesammelt. Also bei meinen Eltern habe ich dann immer gesagt, dass ich bei einer guten Freundin von mir übernachte oder so, wenn ich bei denen war. Das hat alles immer bis jetzt hingehauen, aber ja, wie gesagt. Und irgendwie möchte ich mich auch outen, weil, das ist halt so, bedrückend. Man unterdrückt das, ja genau, bedrückend. Ja, absolut bedrückend. Du lebst bei den Eltern noch, bist du noch Schüler? Ja, genau, ich besuche die 12. Klasse. Ja. Wie sind denn deine Eltern so drauf? Was glaubst du, wenn du denen das sagen würdest, wie könnten die reagieren? Also, wie die reagieren könnten, unterschiedlich. Also, ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen würden, ja, du bist nicht mehr mein Sohn, also mich verstoßen würden oder so. Das glaube ich nicht. Aber ich habe trotzdem irgendwie Angst vor der Reaktion, weil ich halt nicht weiß, wie sie reagieren, weil es ist ja alles möglich. Gut, aber du kannst ja einschätzen. Man redet ja schon mal über, vielleicht ist dieses Thema irgendwie auch schon mal gefallen. Sind die sehr konservativ oder sind die eher ein bisschen aufgeschlossen, ein bisschen locker? Nee, geht eigentlich. So konservativ sind sie eigentlich nicht. Ja, dann klingt das Ganze doch nicht schlecht, Mensch. Tobias. Ja gut, das stimmt, aber was ich meine, wenn ich mich outen würde, würde ich das und natürlich auch im Freundeskreis machen. Mhm. Und ich wohne in so einem kleinen Ghetto und hier, also es wurde auch schon mal ein Schwuler zusammengeschlagen und so, und davor habe ich halt auch ein bisschen Angst. Ja, was heißt, du wohnst in einem kleinen Ghetto? Wohnst du in der Stadt oder wo, in einem Dorf? Ja genau, in Witten, also das ist auf der Ruhrhöhe, das ist so ein kleines Ghetto. Das sagt jetzt bestimmt nicht direkt was, aber das ist halt so. Was heißt Ghetto? Ja, so Hochhausatmosphäre. Ach so, verstehe. Mhm, ja. Genau, und so halt mit kleinen Kriminellen und ja, da, wenn ich mich dann outen würde und das die Runde machen würde, glaube ich, würde ich mich nicht mehr im Dunkeln allein nach draußen trauen. Das nehme ich ernst, was du da gerade sagst, und das finde ich wirklich erschreckend. Das glaube ich, dass diese Angst berechtigt ist. Ja, weil, wie gesagt, es war ja schon mal ein Fall, dass jemand zusammengeschlagen wurde hier in der Nähe und deswegen. Was sind das für Leute, die da Schwule zusammenschlagen? Weiß ich nicht, so möchte gern so, ja, Gangster, weiß ich nicht, so möchte gern Leute, also die Machos. Irgendwie, ja genau, die sich beweisen wollen und sagen, ah, der Schwul, den hauen wir jetzt mal auf die Fresse, so, um es einfach mal so auszudrücken. Mhm. Und verstehe. Ja, die sich dadurch Stärke oder sowas erhoffen. Bevor wir über deinen Freund reden, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema für dich, lass uns noch mal ein paar Sätze zu deinen Eltern sagen. Also ich nehme deine Ängste sehr ernst. Wenn du da in so einem Ghetto wohnst, da hat man es bestimmt als Schwuler nicht leicht, das glaube ich. Ja. Nun musst du aber auch nicht mit Pauken und Trompeten durchs Ghetto laufen und sagen, hallo Leute, ich bin schwul. Das stimmt. Ne? Der erste Schritt wären vielleicht wirklich zunächst die Eltern. Ja. Das würde dich schon sehr befreien. Ich glaube, das würde dir schon sehr, sehr gut tun. Ja gut, das stimmt. Und ja. Du bist jetzt 18, so lange wohnst du vielleicht auch nicht mehr da und dann bist du in ein, zwei Jahren auch weg und dann kann sich das mit dem Freundeskreis in einer anderen Umgebung auch leichter alles antun. Ja gut, das stimmt. Also die Eltern finde ich, Tobias, wirklich ganz wichtig. Das musst du machen. Für dein eigenes Selbstverständnis und für deine Selbstsicherheit ist das gut, das zu tun. Und wenn du sagst, dass die Eltern auch noch relativ locker sind, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. So. Jetzt zu dem besten Freund. Das ist dein bester Freund. Genau, mit dem bin ich jetzt schon seit über 7 Jahren richtig gut befreundet. Also es ist mein allerbester Freund. Und ja, ich habe halt jetzt schon länger, schon über ein Jahr halt gemerkt, dass ich mich total zu ihm hingezogen fühle. Mhm. Und ich habe auch schon also öfters so bei ihm übernachtet und so. Und ein, zwei Nächte bin ich dann wach geblieben und habe ihn die ganze Zeit nur beobachtet. Und ja, also weiß ich nicht. Also ja. Also ich bin halt verliebt in ihn. Verstehe. Er weiß das aber nicht, dass du verliebt bist in ihn? Nein. Er weiß auch nicht, dass du schwul bist? Nein, das weiß er auch nicht. Und er ist deines Erachtens hetero? Ja, ich glaube hundertprozentig. Hundertprozentig. Hat er eine Freundin? Ja. Im Moment hat er keine Freundin, aber er hatte schon mehrere, ja. Ja, aber spricht er nicht so mit dir über Mädels? Wie hältst du denn dann mit? Doch, also wenn er sagt, oh, die sieht gut aus oder die hat ein, also das sieht gut aus, ich sage ich, ja, nicht so mein Typ oder sowas. Also. Aber fragt er dich denn nicht hier, hey, was läuft denn bei dir so? Was hast du für Frauengeschichten am Start? Ja, ich habe mir schon ein, zweimal was ausgedacht oder so, ja das schon. Oder als meine Eltern mal gefragt haben, hast du nicht langsam mal Interesse an Mädels oder so, habe ich meine beste Freundin als meine Freundin vorgestellt und so. Das schon, also er ist auch noch nicht misstrauisch geworden, der Freund. Nö, eigentlich nicht. Nee. Ist das eine wirklich tiefe Freundschaft? Ja, ne, also eigentlich reden wir über alles halt, außer über dieses Thema. Also er erzählt mir eigentlich alles, ich erzähle ihm fast alles. Also, ja. Das kann ich ihm ja schlecht erzählen. Verstehe. Ja. Auch eine ganz schwierige Situation. Eine ganz schwierige Situation. Ich ahne dein Dilemma und deine Traurigkeit. Dann bist du mit ihm zusammen oder ihr schlaft sogar in einem Zimmer und du hast auch andere Sehnsüchte und du kannst denen nicht nachgehen. Ja, das ist ein sehr, weiß ich nicht, also das Gefühl, also einerseits freue ich mich über jede Sekunde, die ich mit ihm verbringen kann. Andererseits, bist du auch sehr traurig. Ja. Ja, genau, es ist auch schwer, weil dann denkt man sich, ja weiß ich nicht, wenn man dann nach Hause geht, denkt man sich dann so, war ja eigentlich schön, aber... Ja, und jede Frauengeschichte, die er dir erzählt, macht dich letztendlich auch traurig und auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja zu meinem eigenen, also ich muss ja gestehen, ich habe ihn jetzt schon zweimal mit seiner Freundin auseinandergebracht. Ist nicht so schön, ich weiß, aber... Nee, das ist kein Weg, Tobias. Naja, aber bei mir ist das andererseits auch so, ich weiß gar nicht, ob ich, also das mit dem Schwulsein oder ob ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, also wenn ich bei meiner besten Freundin bin, ich ziehe öfters auch mal so Kleider oder sowas an und ich verhalte mich, wenn ich mit denen unterwegs bin, eigentlich auch, ja, wie eine Frau, würde ich fast sagen, ob ich da reingehöre. Ach so, noch eine andere Thematik, Transsexualität, noch etwas komplizierter. Ja. Aber der erste Weg wäre natürlich erstmal mit dem Schwulsein. Das bist du ja im Moment zumindest. Also man kann ja sagen, dass du auf Männer stehst. Egal, ob du nur auf du dich in deinem Körper wohlfühlst oder nicht. Ja. Hast du mit dem Gedanken gespielt, dich bei deinem Freund zu outen? Nein, weil da wäre mir, weiß ich nicht, ich würde das zu schade finden, wenn er sagen würde, ja, das ist schön für dich, aber ja gut, wenn ich mich nur outen würde, weiß ich nicht, wie er reagieren würde. Wenn er dann sagen würde, ja, dann tschüss, dann wäre er kein richtiger Freund. Ich glaube, das wird er nicht sagen. Aber vielleicht wird er dann ein bisschen auf Distanz gehen. Also wenn ich vielleicht nicht mehr bei ihm übernachten oder er wird vielleicht merken, wie ich ihn angucke oder weil ich beobachte ihn halt öfters, also was heißt beobachten, also wenn wir was machen, gucke ich ihn relativ lang an und so. Und das wird er dann vielleicht später merken. Wobei ich glaube, Tobias, dass du, also entweder entliebst du dich wieder, was natürlich sehr schwer ist und manchmal gar nicht möglich ist. Ja. Und ich glaube, dass der Leidensdruck irgendwann so groß sein wird und die Sehnsucht so groß sein wird, dass du es ihm sagen wirst müssen. Ja, das dann gibt es große, dann ist, spielst du hohes Risiko. Das kann sein, dass er komplett zurückschreckt. Es kann sein, dass er sagt, okay, ich schätze dich als Freund, lass uns Freunde sein, aber das ist für dich auch keine Lösung. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, es besteht vielleicht auch eine ganz, ganz kleine Promille-Chance, dass er plötzlich etwas vielleicht in sich entdeckt, was er bisher nicht entdeckt hat. Ja, das wäre das Beste natürlich, aber ich glaube, die Chance ist sehr, sehr, sehr gering. Ja. Also ich sag dir, du kannst da sicher noch eine Weile mitmachen und das Leiden ist noch nicht so groß bei dir. Du wirst es tun müssen. Du wirst es ihm irgendwann sagen müssen, um dich auch letztendlich zu schützen. Denn wenn du das immer so weitermachst, noch eine ganze Weile, leidest du und leidest und leidest und leidest. Ja, das merke ich ja jetzt schon. Ja, und du kommst nie zum Ziel. Das wird immer schlimmer, sage ich dir. Es wird immer schlimmer. Ja. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein... Naja, du verstehst schon. Dann lieber sowas als ein wirklich ein ganz langer Leidensweg, dass du klar weißt, woran du bist und dass er dir sagt, nee, pass auf, so geht's nicht und ich bin das nicht und tschüss. Dann ist er weg. Oder gar nicht. Aber dann weißt du, wo es lang geht. Also, fassen wir zusammen. Ich finde, dass du es deinen Eltern sagen solltest. Sehr schnell. Okay. Ja. In dem Ghetto wäre ich auch an deiner Stelle vorsichtig und den größeren Freundeskreis würde ich dann noch nicht einweihen. Ja gut, aber ich glaube, wenn ich mich bei meinen Eltern outen würde, würde mein Bruder das mitbekommen und der ist halt, weiß ich nicht, der ist halt ein Jahr älter als ich und der ist halt auch in diesem Ghetto in so einer Clique drin und ja. Aber der verrät doch den eigenen Bruder nicht. Das weiß ich nicht. Also das ist so ein Rapper-Typ, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, sagt dir das Lied Keine Toleranz was? Ja, klar. Ja, und das hört er halt auch ab und zu mal und das macht das natürlich noch schwerer. Okay, redest du erst nur mit deinen Eltern? Ja. Mühsam musst du dich vorwärts bewegen. Und beobachte das noch eine Weile mit deinem Freund und dann musst du da irgendwann auch die Karten auf den Tisch legen. Mit aller Gefahr der Verletzung. Dann ist es aber, wie es ist. Ja. Was planst du beruflich zu machen irgendwann? Ich möchte studieren. Entweder Musik studieren oder Sozialpädagogik. Okay. Weiß ich noch nicht. Wann machst du Abitur oder Fachabitur? Nächstes Jahr. Ja. Also das heißt, mache ich die 13. Okay, das heißt, bald bist du weg da. Genau. Ja, irgendwas hält einen ja auch hier. Also so. Ja gut, beides geht nicht. Dann musst du, wenn du Angst vor dem Ghetto hast, als Schüler musst du aus dem Ghetto raus. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ja. Tobias, ich habe dir alles gesagt, was ich sagen kann. Sag's den Eltern und wahrscheinlich auch bald deinem Freund. Gut, dann bedanke ich mich. Sehr gerne, Tobias. Alles Gute. Danke auch so. Tschüss. Charlotte, 51, guten Morgen. Guten Morgen. Charlotte, um was geht's bei dir? Ich habe vor 14 Monaten den Mann meines Lebens getroffen. Mhm. Und wir haben vor 2 Wochen standesamtlich geheiratet. Gratulation, nachträglich. Ganz plötzlich haben wir am 9.9. entschlossen, am 13.9. zu heiraten. Aha. Und jetzt am 10.10. wird die kirchliche Trauung sein. Ja. Und heute Abend, also gestern Abend, war das Gespräch mit dem Pfarrer. Ja. Und jetzt schwanke ich so ein bisschen zwischen Angst und Glück. Warum? Weil ich noch nie verheiratet war, weil das Ganze das erste Mal ist für mich. Und ja, weil ich etwas verunsichert bin, nicht bezüglich meiner Gefühle oder meiner Sicherheit, aber wie das Leben so weitergeht mit mir. Das hat die letzten paar Jahre ein paar Kapriolen geschlagen und ich bin einfach ein bisschen verunsichert. Wie sind denn die Gefühle zu dem Partner? 100% Glück, positiv. 100% Glück. Nur schön. Das ist ein schöner Satz. Wunderbar. Das ist ein toller Satz, der gefällt mir. 100% Glück. Ja. Keine Einschränkung. Nein, überhaupt nicht. Vor was hast du denn Angst? Eigentlich vor dieser Zeremonie. Wir wollten für uns beide kirchlich heiraten, aber jetzt mussten wir halt die Verwandtschaft einladen. Hm. Und das ist ein bisschen schwierig für uns beide. Wir sind mehr Einzelgänger und das Standesamtliche fand zum Beispiel statt nur mit der Standesbeamtin und uns beiden. Aber man kann doch auch eine kirchliche Trauung in einem sehr engen Kreis nur machen. Ja, aber unsere beide Eltern sind aufgrund unseres Alters natürlich entsprechend älter und die möchten da schon dabei sein. Und was genau ängstigt dich an der Zeremonie? Ich kann es nicht wirklich formulieren. Also das Gespräch mit dem Pfarrer heute Abend, gestern Abend, ich muss noch an vieles rein organisatorisch jetzt denken, Messdiener und Ringe tragen und so weiter. Und wir haben irgendwie beide ein bisschen Angst, dass uns die Leute, die dann dabei sein werden, ein bisschen Angst machen. Glaube ich nicht. Sag ich dir mal so, Charlotte. Glaube ich nicht. Dass dir da vielleicht ein bisschen mulmig ist, kann ich einerseits verstehen. Aber ihr beiden liebt euch und ihr seid euch eure Sache sicher, dass ihr beiden zusammen sein wollt. Absolut. So, absolut. Dass man da vielleicht in dieser Situation, die ungewohnt ist, vielleicht ein bisschen nervös ist, ist auch klar. Aber ich könnte Stein und Bein schwören, dass ihr das gut hinbekommt. Also es geht zum Beispiel bei der Kleidung los. Hm? Ich möchte natürlich überhaupt gar nicht im weißen Kleid heiraten. Ich möchte auch nicht im Kleid heiraten. Ich möchte am liebsten im Hosenanzug heiraten. Ja, guck mal doch. Ist doch heute alles möglich. Ja, aber dann gibt's eine Schwester und da gibt's sonstige Leute, die sagen, das kannst du nicht bringen und du musst und so weiter und so weiter. Charlotte, du bist eine Frau von 51. Ja. Du bist der Chef im Ring. Dann sagst du, Leute, ihr seid herzlich zu meiner Hochzeit eingeladen, aber ihr müsst mir nur keine Vorschriften machen, was ich anziehen soll. Ich muss mich wohlfühlen. Das ist meine Hochzeit. Und wem es nicht passt, der bleibt zu Hause. Du sagst das so locker. Also muss ich dir so richtig jetzt eintrichtern, damit du dir diesen wichtigen Tag nicht kaputt machen lässt wegen so einem Quatsch. Wir haben vor allem auch gemerkt, es gibt so furchtbaren Bürokratismus in Deutschland. Hm. Also wir heiraten in einer anderen Gemeinde als in der wir wohnen. Hm. Und da gibt es schreckliche Bögen, die wir da ausfüllen mussten. Und da gibt es den Pfarrer und die müssen miteinander dann kommunizieren. Komm, und ist alles Quatsch. Freu dich über euer Glück und auf eure Ehe. Und wenn dir da ein paar Sachen auch nicht passen, ach, was meinst du, wie schnell der 10.10. rum ist und dann schmunzelst du hinterher drüber. Ja, aber es gibt leider Gottes Regularien in Deutschland. Das ist nun mal so. Das haben wir bei den Standesamtlichen schon gemerkt. Und jetzt bei den Kirchlichen merken wir es erst recht. Es gibt leider Gottes, gibt es da Regeln, die wir beachten müssen. Ja, aber das ist doch alles nicht so schlimm, Charlotte. Mann, über was reden wir denn? Freu dich doch, dass du so einen tollen Mann hast. Und ihr habt euch jetzt für die Ehe entschieden und dann ist es dann auch gut. Ich kann dir da gar nicht mehr zu sagen, außer dich zu ermutigen. Wenn dir da ein bisschen mulmig ist, Augen zu und durch und guck zum Positiven, zum Glück, zu deinem Mann und in eure Zukunft. Nur darum geht es, Charlotte. Ja, aber wir haben zum Beispiel noch nicht mal die Klamottenfrage geklärt. Ja, dann müsst ihr die klären. Also komm, ihr seid keine 16. Richtig. Liebe Charlotte, ich wünsche einfach alles Gute und viel Glück. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.28 Uhr. Und ich zögere erst mal ein paar Sekunden und da ist das Fernsehen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch die Fernsehzuschauer begrüßen können. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich habe euch das gestern nicht richtig gesagt. Tatsache ist, dass wir heute erst so gegen 13:30 hier im Fernsehen sind und morgen auch, wegen der Übertragung aus Amerika. Glaube ich, aus Amerika kamen die Pferdegeschichten, ne, gerade. Also morgen auch und jetzt sind wir ja da und jetzt sind wir alle hier zusammen. Das freut mich sehr. Eine freie Themennacht und ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Klaus. Klaus ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. Um was geht's? Hallo? Ich hab eigentlich schon zur Sendung angerufen, die um Popo ging. Ja, ja. Geschichten rund um den Po, vorige Woche. Jo. Ja. Und zwar gehe ich einmal im Monat in ein Domina-Studio und lass mir eine Popo fahren. Ach, von einer Domina. Von einer Domina. Du erzählst das so zögerlich, ich muss da gerade ein bisschen lachen. Du lässt dir nur den Popo verhauen. Die Sache ist ganz einfach die. Ich bin als junger Bursche von meinem Vater erwischt worden, als ich die Kleider meiner Mutter anhatte. Mhm. Oh, das war in den Zeiten schlimm, ne? Das war in den Zeiten sicher schlimm, oder? Ja, ich bin 56 Jahre alt. Ja. Und das war in den frühen Zeiten sehr schlimm. Wie hat denn der Papa reagiert? Der hat mich geschnappt, mich übers Knie gelegt und mir ganz böse den Hintern verhauen. Und da stellst du jetzt einen Zusammenhang her, dass du heute Spaß daran hast, zu einer Domina zu gehen und dasselbe von der machen zu lassen? Nein, nicht Spaß daran habe. Das Bedürfnis daran habe. Moment mal, du gehst zu einer Domina, die versohlt dir den Hintern mit einer Peitsche vermutlich. Nee, also die Sache ist ganz einfach die. Ich habe heute immer noch das Bedürfnis, Frauenkleider anzuziehen. Mhm. Okay. Weil ich aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen habe. Ach so. Ich verstehe. Gehe ich dann zu einer Domina und lasse mir von der Domina in Frauenkleidern. Wie abgefahren. Den Hintern verhauen. Mit der Hand oder mit der Peitsche? Hallo? Noch extremer mit Rohrstock. Mit Rohrstock. Bist du verheiratet? Ich war verheiratet. Dieser Besuch bei der Domina, um es mal klar zu machen, hat nichts mit einer sexuellen Lust deinerseits zu tun. Richtig. Das ist so ein komisches psychologisches Konstrukt, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast Spaß, Frauenkleider anzuziehen, aber seit deiner Kindheit ein schlechtes Gewissen und gehst dann zu deiner Domina, um dich bestrafen zu lassen. Genau so sieht's aus. Das ist ja krass. Wie lange machst du denn das schon? Ja, ich bin jetzt 56 Jahre alt. Das erste Mal bin ich von meinem Vater in Frauenkleidern mit 14 Jahren erwischt worden. Mhm. Und bin von dem mit einem Rohrstock durchgeprügelt worden in Frauenkleidern. Ja. Hat er dich später nochmal in Frauenkleidern erwischt? Mehrmals. Mehrmals? Und er hat dich immer wieder dann verhauen? Ja. Wie lange gehst du schon zu einer Domina? Seitdem ich 18 Jahre alt bin. Und immer das gleiche Ritual, so wie du es mir gerade beschrieben hast? Ich... In Frauenkleidern? Ich hab eine Tasche dabei. Ich habe in der Tasche Frauenkleider. Geh dann zu der Domina. Zieh sie an. Geh dann da duschen. Zieh die Frauenkleider an. Und lasse mich von der Domina auf einen Bock binden. Und mir dann ganz fürchterlich den Popo verhauen. Den nackten Popo oder hast du das Kleid da noch an? Das ist unterschiedlich, wie Domina das entscheidet. Das kann sie entscheiden. Und danach gehst du dann wieder nach Hause? Ja. Ziehst dich wieder um in deine Männerkleidung und gehst nach Hause? Ja. Und es nochmal, keine sexuelle Erregung dabei? Keine sexuelle Stimulierung oder sonst was dabei. Also es geht mir nur darum, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und dass ich bestraft werden möchte. Wie oft ziehst du denn so für dich zu Hause Frauenkleider an? Eigentlich ganz selten, weil ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe. Du warst in deinem Leben dann ja auch verheiratet mal. Ich war in meinem Leben auch schon verheiratet, ja. Und während dieser Zeit ist das auch so weitergelaufen, dass du zur Domina mit den Frauenkleidern gegangen bist? Auch während meiner Ehe ist es so gelaufen, dass ich dann halt eben Frauenkleider angezogen habe und zu einer Domina gegangen bin, ja. Deine Frau oder Frau, wie viel Mal warst du verheiratet? Ein einziges Mal. Deine Frau hat das nicht mitbekommen? Doch. Und was hat die gesagt? Sie hat es mitgekommen, weil ich halt eben mein Popo mit Rostock-Striemen. Ach so, hat die gefragt, wer hast denn das? Genau. Und hast dir das die Geschichte so erklärt, wie du es mir gerade erklärt hast? Ja, und damit ist sie nicht klargekommen. Und das war eigentlich auch der Scheidungsgrund. Verstehe, habt ihr Kinder? Nein. Aber du würdest sagen, dass du heterosexuell bist? Ich bin absolut heterosexuell. Mhm. Ich habe also keine... Also keine transsexuelle Veranlagung, keinesfalls. Dass du lieber eine Frau sein möchtest? Nein. Das war also halt eben eine, ja, wie soll ich sagen, die Frauen haben ganz normal Hosen und Hemden, sogar welche Frauen jetzt? Krawatte und so weiter angezogen, ne? Welche Frauen? Und alle Frauen. Ne? Ja. Und ich hatte gedacht halt eben, warum soll ich als Mann nicht seidene Unterwäsche? Wenn du diese seidene Unterwäsche anziehst, ist denn zu Hause, ist das denn dann für dich eine sexuelle Erregung? Nein, auch keine sexuelle Erregung. Warum ziehst du denn dann? Warum hast du denn Spaß, Frauenkleidung anzuziehen? Ja, wie soll ich sagen? Es fühlt sich an ganz einfach angenehmer an. Wenn die Welt frei wäre. Also eine Unterhose in Seide fühlt sich doch viel angenehmer an als eine gut. Ja, gut. Jetzt hier. Ja, also gut, es gibt ja auch Männer unter. Schießer Doppelrib oder sonst ja, was. Ja, aber es gibt ja auch Herrenunterhosen aus Seide, daran kann es ja nicht liegen. Wo gibt's. Also jetzt, hallo Domian, die Adresse muss man schicken. Wo gibt es Herrenunterhosen in Seide? Ah, gibt es alles. Klaus, im Ernst, du rufst mich ja wegen dieser Geschichte an. Die ist ja sehr ungewöhnlich, finde ich, sehr bizarr. Rufst du mich auch deshalb an, weil du darunter jetzt mittlerweile nach so vielen Jahrzehnten leidest? Oder wolltest du es mir einfach nur erzählen? Eigentlich wollte ich es erzählen, dass die Leute viel offener damit umgehen sollen. Also du fühlst dich durchaus wohl in dieser ungewöhnlichen Rolle und plädierst nur für mehr Toleranz, dass man nicht die Nase rümpft, wenn man sowas hört. Richtig, genau. Also okay, pass und, auf. Und vor allen Dingen sollen die Leute viel offener damit umgehen. Sie sollen durchaus nicht sich als Tunte oder sonst was fühlen. Wenn sie halt eben den Wunsch haben, auch mal ein Seidenschlüpfer oder ein... Okay, das heißt, ich hab's verstanden. Das heißt im Klartext, du bist eigentlich so mit dir und deiner Situation zufrieden. Ja. Ich danke für den Anruf und wünsche alles Gute weiterhin, Klaus. Und wie gesagt, also... Ja, das Gespräch war eigentlich hiermit beendet. Viel mehr Offenheit. Okay, das haben wir gerade schon gesagt, Klaus. Klaus, das hatten wir gerade alles schon gesagt. Dann wünsche ich dir einfach alles Gute und lass es dir gut gehen. Wenn es dir dabei wirklich auch gut geht, dann soll es so bleiben. Alles Liebe, Klaus. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Bis dann und nun ist aber gut. So, Britta. Britta ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Britta. Um was geht's bei dir? Wir hatten schon mal im Juni gesprochen. Und dann wollte ich mich nochmal melden. Weswegen hatten wir im Juni gesprochen? Das ging um meine Bauchspeicheldrüsenkrankheit, um mein Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und ich werde am Freitag ins Hospiz gehen, denn es geht doch jetzt die letzten Tage entgegen. Das heißt, der Zustand hat sich weiter verschlimmert? Es hat sich drastisch verschlimmert und die Ärzte geben mir noch eine Woche, maximal anderthalb Woche. Wie geht es dir gerade jetzt heute Abend? Sehr bescheiden, denn inzwischen ist auch nur mein Mann verstorben. Dein Mann ist inzwischen auch noch verstorben? Ja, der hat am 14. September einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Er ist bei Grün als Fußgänger, wie man es macht, über die Kreuzung gegangen und ein LKW-Fahrer hat ihn mitgenommen. Das ist ja unfassbar. Das heißt, du bist schon so schwer krank, so schwerst krank und dann stirbt bei einem solchen Unfall dein Mann? Ja. Hast du denn das überhaupt schon realisiert? Nicht richtig. Ich gebe zu, nicht richtig. Ich war im Rollstuhl bei der Beerdigung vergangene Woche, bei der Urnenbeisetzung, aber ich habe es noch nicht richtig realisiert. Und ich werde ihm jetzt sozusagen folgen. Ist jetzt die Tatsache, dass dein Mann verstorben ist und dir vorangegangen ist, wenn man das so sagen darf, ist dadurch dein Weg jetzt dir erleichtert? Hast du weniger Angst vor dem, was jetzt bevorsteht? Ich sage mal, ja. War das eine gute Ehe und eine große Liebe, die euch verbunden hat? Richtig. Habt ihr Kinder? Wir haben keine Kinder, nein. Also umso wichtiger war er als Bezugsperson für dich. Genau so ist es. Und nun ist er weg. Jetzt ist er weg. Die Wohnung ist leer. Keiner, der mehr kommt. Keiner, der einen Anruf zwischendurch, wie geht dir, ist irgendwas. Das heißt, es gibt auch keine nahen Freunde und Verwandten? Doch, das schon, aber er hat immer zwischendurch, wenn er im Dienst war und so immer. Klar, er ist natürlich der Wichtigste gewesen. Ja. Nein, nein, ich habe auch noch meine Eltern und meine zwei Brüder, das ist schon klar. Und die kümmern sich auch und gucken und machen, davon abgesehen, das ist richtig. Aber im Endeffekt muss ich damit auch selber jetzt erstmal klarkommen. Ne? Wer und wie hat man dir denn das mitgeteilt, dass dein Mann tot ist? Die Polizei kam. Ich habe mich bloß gewundert, warum keine Anrufe kamen. Habe dann ihn versucht zu erreichen, Handy ausgeschalten. Habe mir natürlich große Sorgen gemacht, weil es nicht typisch war für ihn. Und dann stand die Polizei bei mir immer vor der Tür und hat mir dann die Botschaft überbracht, in Anführungszeichen. Wie hast du reagiert? Ich bin zusammengeklappt. Ja. Die haben dann auch noch sofort einen Notarzt gerufen. Und der ist dann auch noch eine Weile hier geblieben bei mir. Ja. Das war am 14. September, sagst du? Ja. Also ganz frisch. Richtig. Wenn man eine so schwere Erkrankung hat wie du und so schwer krebserkrankt ist und dann so einen Schicksalsschlag erleidet, gab es da auch Momente, wo du sagtest, ach, jetzt ist mir alles egal, jetzt möchte ich auch so schnell wie möglich auch sterben? Die sind jetzt die Momente. Die sind jetzt. Wo ich habe es aber eben nicht gesagt, aber ich glaube, mein Arzt hat es mir heute angesehen, wo er mir sagte, es ist noch circa eine Woche, anderthalb Woche, ich merke es ja auch selber. Ne? Und wo ich dann geguckt habe und gedacht habe, Gott sei Dank, ich bin bald wieder da bei ihm. Ja? Hast du Schmerzen im Moment? Ich habe Morphin. Also hochdosierte Morphine? Ja. Und gehst Dienstag, sagst du, in den Hospiz? Ich gehe Freitag. Freitag schon. Ja, Freitag. Das ist schon geregelt? Du hast einen Platz, ein Bett? Das ist schon geregelt, ja. Hast du vor dem, was jetzt vor dir liegt, Angst? Nein. Nein, weil in diesem Hospiz die letzten Tage ja auch noch richtig mit Schmerzmedikamenten eingestellt werden kann. Die sind darauf mit auch ausgerichtet. Und die größte Sorge hat man mir jetzt schon genommen, dass die Schmerzen anhalten werden. Und deswegen, Ich habe mich lange mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt. Ich habe davor keine Angst. Hm. Also bevor ich Angst hatte, waren eben die Schmerzen. Aber da hatte er heute auch nochmal bestätigt, machen Sie sich keine Gedanken. Hm. Wir werden die Schmerzen uns richtig auf Minimum dort reduzieren. Hm. Ja. Das heißt, du hast so eigentlich für dich mit dem Leben abgeschlossen, dass du gehen kannst. Ja, ja. Hm. Ich habe damit abgeschlossen. Ich habe mich von allem, was mir lieb und nett und teuer war, auch schon verabschiedet im Freundeskreis. Und auch bei uns auf dem Reiterhof. Meine Freundin hat den Reiterhof. Hm. Da war ich gestern auch nochmal und da habe ich mich auch von allem verabschiedet und kann dann auch in Frieden gehen. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Glaubst du, dass die Seele nach diesem Leben weiter existieren wird? Ja. Hm. Das glaube ich schon. Davon bin ich fest überzeugt. Hm. Als dein Mann gestorben ist. Hm. Das sind ja existenzielle Momente, wenn man das erfährt. Ja. Hast du irgendwas von ihm gespürt? Dass er dir vielleicht was mitteilen wollte noch oder irgendein Zeichen von ihm empfangen? Ich habe, wo die Beerdigung war, irgendwie gespürt, er steht hinter mir und hält die Hand auf mich. Mhm. Ja. Er steht hinter mir und hält mich im Rollstuhl fest und hält die Hand. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass es vielleicht nur noch eine Woche dauert, bis du stirbst. Hast du noch einen Wunsch? Keinen mehr. Hm. Ich habe keinen Wunsch mehr, nein. Ich habe alle Wünsche, alles, was ich noch tun wollte, alles bereits getan und erledigt. Hm. Und bin jetzt sozusagen wunschfrei. Ich muss dir sagen, dass mich das sehr beeindruckt, Britta. Und ich glaube, dass das für dich in deiner Situation sehr gut ist, so wie es ist. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen, die so abschließen und auch das so klar sagen können, ich habe gar keinen Wunsch mehr, dass es für die am einfachsten ist, den Weg dann zu gehen, den letzten Weg. Ja. Wenn man von allem losgelassen hat, von allem. Ja. Du bist 48 Jahre alt. Richtig. Und mein Mann wurde 50. Hm. Am Beginn deiner Krankheit, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil du so klar bist, am Beginn deiner Krankheit, hast du da mit dem Schicksal gehadert? Warum kriege ich so eine schwere Erkrankung und werde wahrscheinlich sterben müssen? Zum Anfang schon. Da habe ich auch gefragt, warum ich, warum nicht ein anderer? Hm. Hm. Weil das ja nicht der einzige Schicksalsschlag war, den ich habe, sondern es gab auch in meinem Leben andere, ne? Und wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt ist genug, warum wieder ich, warum nicht mal irgendwo ein anderer, ne? Mhm. Und da habe ich schon ein bisschen gehadert, das gebe ich auch zu, keine Frage. Ne? Du kennst Schlingensief, den Regisseur, der vor kurzem gestorben ist. Mhm. Der hatte Lungenkrebs, auch in deinem Alter ungefähr, und dann sagte Schlingensief in einer Talkshow irgendwo. Da war er so voller Zorn und sagte, irgendwelche Waffenhändler leben und werden alt und ich muss sterben. Hm. Aber das war kurzfristig bei dir nur und solche Gedanken gab es dann oder gibt es jetzt auf jeden Fall schon gar nicht mehr? Nein, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Hm. Was wirst du mit in das Hospiz nehmen? Ich werde noch ein paar Fotos mitnehmen. Wahrscheinlich von deinem Mann? Richtig, richtig. Mhm. Und dann werde ich noch, kann ich meine persönlichen Bettsachen mitnehmen, mein Bett aus alles. Mhm. Und ja, dann habe ich noch so ein kleines Kuscheltier, ein Pferd als Plüschtier, das nehme ich natürlich mit. Mhm. Natürlich ein paar kleine persönliche Sachen noch. Hm. Ja. Und die Vorstellung, dann deine Wohnung zu verlassen, ist das auch abgeklärt? Es ist abgeklärt, ja. Das interessiert dich gar nicht mehr so sehr. Nein. Hm. Nein. Hm. Hast du deine Beerdigung geregelt? Die ist geregelt, ja. Wie wird die ablaufen? Ich hatte von vornherein den Wunsch, denn mein richtiger Vati ist mit 28 Jahren verstorben, so 1970. Mhm. Und da hatte ich von vornherein den Wunsch, dass ich dort als Urne in das Grab komme. Mhm. Also nicht zu deinem Mann? Nee, das konnte ich ja vorher nicht ahnen. Ne? Ach so, verstehe. Mhm, verstehe. Und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, mein Mann nebenan, da liegt noch die Oma von mir, dass wir ihn dort reinlegen können. Mhm. Und ich komme gleich nebenan ins Grab vom Vati. Soll es eine Feier geben, eine Trauerfeier? Es wird eine Trauerfeier, es gibt eine Trauerfeier, wie es im üblichen Kreis ist. Ich werde auch kirchlich beerdigt, weil ich ja kirchlich bin. Mhm. Und das wird eine Trauerfeier dann im engsten Familienkreis. Mhm. Ja. Britta, ich finde es natürlich unfassbar traurig, dass diese Nachricht von deinem Mann erfahren zu haben. Ja. Aber dennoch freue ich mich, das muss ich glaube ich so sagen, dass wir uns nochmal unterhalten haben können. Danke. Ich freue mich auch, dass ich nochmal die Möglichkeit hatte, mit euch zu sprechen. Ja, aber ich will ja sagen, ich freue mich deshalb auch, weil ja, wie soll ich es sagen, weil ich, so wie du es gerade geschildert hast, das schon sehr, sehr respektiere und vorbildlich finde. Und ich würde mir wünschen, wenn ich irgendwann in der Situation bin, dass ich so eine Haltung habe, wie du sie hast. Dankeschön. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und sehr richtig. Und das ist der richtige Weg. Danke, Domian. Danke. Jetzt überlege ich gerade, was ich jetzt zu dir sagen soll, zur Verabschiedung. Ich wünsche dir ein leichtes und friedliches Sterben. Danke. Ist das ein guter Wunsch? Das ist ein guter Wunsch. Danke. Und ich bitte euch, macht so weiter, wie ihr seid. Eure Sendung ist gut. Alles Gute, Britta. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Hier ist Tobias. Tobias ist 41. Guten Morgen, Tobias. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Bei mir geht es um Folgendes. Und zwar habe ich mich jetzt vor rund einem Vierteljahr neu verliebt, bin geschieden und Problem ist folgendermaßen, es ist die Schwester meiner Ex-Frau. Ja, und das Problem ist folgendes, meine Ex-Frau weiß es zwar noch nicht, das hat auch folgenden Grund, die erpresst die gesamte Familie mit unseren Kindern, weil alles ziemlich an den Kindern hängt. Und unter anderem auch meine Schwägerin, die auch in größter sich um die Kinder kümmert, weil meine Frau auch berufstätig ist, meine Ex-Frau. Und die Kinder sind für sie eigentlich ein und alles und so weiter und so fort. Und meine Ex-Frau hat eben letztens gesagt, falls das stimmen sollte, was sie Befürchtung hat, dass eben wir zwei zusammen sind, dann dürfte sie eben die Kinder nicht mehr sehen und wir bräuchten uns bei ihr nicht mehr blicken lassen und so weiter und so fort. Und das dehnt sich dann auch auf die ganze Familie aus. Hm. Ne? Sprich eben auch Oma, Opa und so weiter. Lass mich fragen, dürfte sie die Kinder nicht sehen? Darfst du die Kinder nicht sehen? Oder wie hab ich das falsch verstanden? Ja, also sie dürfte die Kinder nicht mehr sehen. Ob ich das nur noch darf, weiß ich nicht, obwohl wir zwar geteiltes Sorgerecht haben und so weiter, aber sie hat mir schon in der Vergangenheit ziemlich viel Schwierigkeiten gemacht und... Ach so, sie dürfte dann quasi als Tante die Kinder nicht mehr sehen, so. Richtig, genau. Woher hat sie denn das Gerücht jetzt erfahren, dass ihr beiden miteinander zu tun habt? Ja, was heißt, sie hat das schon länger, weil wir hatten schon immer so ein geschwisterhaftes Verhältnis gehabt, obwohl es eigentlich nur meine Schwägerin war bis dato. Und ich muss dazu sagen, ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, kurz nach unserer Scheidung, hatte extremen Gedächtnisverlust, ich habe meine Kinder nicht mehr erkannt, meine Mutter und so weiter und so fort. Die ganze Familie nicht mehr. Ich wusste ja selber gar nicht, wer ich bin. Und meine Schwägerin hat mich im Grunde noch mit aufgebaut, mit Fotos, Videos und Erzählungen und so weiter und so fort. Und hat mir auch wieder neuen Lebensmut gegeben, weil ich war total am Ende. Ich war in einem tiefen Loch gefallen, depressiv und so weiter. Obwohl sie selber depressiv ist, veranlagt ist sie auch in Behandlung und so. und hat aber trotzdem die Kraft gehabt. Und derzeit, wie gesagt, habe ich mich dann irgendwie wahrscheinlich in sie verliebt. Und naja, jetzt... Wie lange bist du denn von deiner Frau getrennt schon? Etwas über ein Jahr. Über ein Jahr. Hm. Ja. Wie ist das Verhältnis denn zwischen den beiden Schwestern? Ja, es ist gespannt. Früher war das mal, waren sie unzertrennlich. Mittlerweile ist es gespannt, weil meine Frau, die hat sich dermaßen gewandelt zu ihrem Nachteil, was das Verhältnis zu den Kindern anbelangt, der Umgang mit den Kindern. Da wird nur noch gebrüllt, ihre Wohnung, sie hat einen Putzwagen, die geht vor. Und die Kinder können sich kaum bewegen, nicht mal in ihren eigenen Zimmern. Da wird penibel drauf geachtet, dass alles weggeräumt und Picofell, das sieht aus wie ein IKEA-Katalog, ne? Und die Schwester, also deine neue Freundin jetzt, so kann man es ja sagen, die ist nicht gebunden, die hat nicht auch noch irgendeinen Mann oder... Nein, die ist frei. Die ist ledig. Die hatte bisher auch überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwendet, sich mal irgendwie zu binden oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, und ja... Das ist wirklich eine missliche Situation, wobei man eigentlich ja sagen könnte, die Fronten waren ja geklärt, du bist ja getrennt von deiner Frau. Genau, und eigentlich, darin steckt mein Problem. Darin steckt dein Problem, du bist ja eigentlich getrennt und trotzdem würde sie dir und euch das Leben schwer machen. Richtig, genau. Diese Trennung, von wem ging die eigentlich aus? Von meiner Frau. Ach, sogar von ihr ging es aus? Ja, also ich hatte, die Beziehung war am längeren schon am Kriseln, weil ich hatte Probleme gehabt, ich bin durch einen Arbeitsunfall arbeitslos geworden, habe dann lange Zeit nichts gefunden, habe alles Mögliche versucht und habe auch verschiedene Jobs gehabt, war unter anderem Fensterputzer und auch alles Mögliche. Mhm. Ne, und das ging nachher so weit, nur Vorwürfe und so weiter und so fort, bis ich dann nachher irgendwo bei uns, ich wohne hier in der Nähe von Hagen, da bin ich geistig abwesend. Ich wusste selber nicht mehr, wie es passiert ist, bin ich dann auf einmal auf einer großen Brücke gestanden und wollte springen. Ach du. Ja, und die Polizei hat mich dann nachher da von der Brüstung runtergezerrt, ne, und hat mich dann erstmal da in so eine geschlossene Krankenhaus da gebracht. Wie geht es dir denn heute so seelisch? Ja, wie geht es mir heute seelisch? Also besonders gut geht es mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Und wobei ja eigentlich... Bitte? Ja, es kommen immer wieder mal so Gedanken, gerade wenn jetzt wie letztes Wochenende, wo wieder Stress war und so weiter, gerade auch wegen den Kindern, weil ich kann mir das nicht anhören, wenn sie die Kinder beschimpfen, wenn die mal irgendwie eine Schweinerei machen. Mein Gott, die Jüngsten, die sind sieben, ne? Das sind Zwillinge. Und wenn da mal was passiert, dann geht es immer gleich ihr Dreckschweine und alles so eine Beschimpfung. Die kann ich mir nicht reinfallen, sowas. Also ich verstehe das richtig, dass die Frau an sich problematisch ist. Und jetzt durch die Tatsache, dass du mit ihrer Schwester ein Verhältnis angefangen hast, hast du Angst, dass sich das alles noch viel mehr verschlimmert. Richtig, genau. Vor allem, ich habe Angst, dass meine Schwere, also meine jetzige Freundin, dass die mal irgendwie noch so einen derben Knacks wegkriegt, dass sie sich noch irgendwas antut. Ne? Ach so, weil die das auch nicht aushält, dass das Verhältnis zwischen ihrer Schwester und ihr dann so getrübt ist. Ja, erstmal das und zweitens auch, wie gesagt, die ganze Situation, der Umgang mit den Kindern oben und so weiter. Verstehe. Sie wollte jetzt mit mir auch vor kurzem Schluss machen, weil eben wegen den Kindern... Jetzt sag mir mal, Tobias, unsere Sendung ist gleich rum, ich möchte aber gerne auch das von dir wissen. Dein Gefühl zu der Schwester deiner Ex-Frau, ist das ein richtig tiefes Gefühl mittlerweile? Also, ich kann ohne sie eigentlich nicht mehr leben, also es ist... Ich bin Fernfahrer, ich bin hier am LKW und wenn ich aufwache, der erste Gedanke ist sie und wenn ich ins Bett gehe, ist der erste Gedanke oder der letzte Gedanke auch wieder sie. Also das finde ich auch wieder eine schöne und klare Aussage. Das heißt, daran ist gar nicht zu rütteln. Ihr beiden werdet zusammenkommen und ihr werdet zusammen sein. Ja, ich hoffe nur, dass sie die Stärke hat, das durchzuhalten. Genau. Aber lasst euch diese Liebe nicht kaputt machen, lasst euch die Liebe nicht nehmen. Jetzt geht gerade meine Sendung vorbei. Ich möchte, dass du nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht kann die dir noch ein paar Tipps geben für deine Freundin, dass die ein bisschen stabiler wird und sich auch da ein bisschen abfedern kann. Ja. Eigentlich ist es ja ein großes Glück auch für dich, dass du sie jetzt gefunden hast. Und dass sich das jetzt so ergeben hat mit ihr. Ich bin total, also ich bin irgendwo sieben Himmel, kann man sagen, in der Beziehung. Wie gesagt, wenn die Angst nicht wäre, wäre das eigentlich alles perfekt. Verstehe. Ja. Mhm. Auch von ihr aus. Mhm. Also Jürgen, bevor wir wechseln, ich wollte dich ganz kurz noch bitten, kann ich ein Autogramm für meine Freundin haben? Sehr gerne. Dann sagst du gleich meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicke ich das natürlich sehr gerne. Das ist lieb. Du legst auf und wir melden uns gleich. Das heißt, Sabine ruft dich gleich an. Mach weiter so, du bist super, echt. Dankeschön, Tobias. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. So, die Männer Technik. Tobias Linke. Und morgen sind wir im Fernsehen wieder um 13:30 ungefähr, so 1:30 Uhr. Und im Radio hier bei 1Live natürlich pünktlich, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.